Gemeinsam im Träumen, wenn man die Welt unterwundern, weil man in ihr nicht mehr leben kann. Das ist die Geschichte, gemeinsam im Träumen, wenn man die Welt unterwundern.